als zollendes Kind zog ich dich auf, wärmte mit Kleinen den kleinen Wurm, Speise und Trank trug ich dir zu, hütete dich wie die eigne Haut, und wie du erwuchsest, wartet ich dein. Dein Lager schuf ich, das leicht du schliefst, dir schmiede dich Tand und ein Tönentor. Dich zu erfreuen, behüt ich mich froh, mit klugem Rate bitt ich dir klug, mit lichtem Wissen lehrt ich dich Witz. Sitz ich daheim in Fleiß und Schweiß, nach Herzenslust schweifst du umher. Für dich nur in Plage, in Pein, nur für dich verzehr ich mich, alter, armer Zwerg. Und aller Lasten ist das nun mein Lohn, dass der hastige